Bernds Ungeduld war verständlich. Hatte er doch schon den einen oder anderen Stau gesehen, aber noch keine Großstadt diesen Ausmaßes mit all seinen Verführungen, Attraktionen und Geheimnissen. Ich hatte aber meine Mühe, Bernd verständlich zu machen, dass alles, was er hier erleben würde und was nicht sofort in sein provinzielles Bild vom glamourösen Riesenhauptstadt passen mochte, dienlich sein könnte einem Reifungsprozess, wie er sich wohl gerade dann zu vollziehen hat, wenn es gilt, von Gewohntem sich zu lösen, Neues zu erfahren und sich zu öffnen einer Welt, die dem Wunsche zwar nicht in seiner Gänze entsprechen mag, sich doch aber als eine echte, wohlgemeinte Alternative anbieten will. Mir blieb aber die Hoffnung, dass er sich dieses Umstandes, wenn nicht bewusst, so doch zumindest unbewusst, bewusst werden könnte.